Bayern 2 Radio Feature. Hallo, Johannes Bertou hier. 2026 jähren sich gleich zwei Nuklearkatastrophen. Fukushima vor 15 Jahren und Tschernobyl vor 40 Jahren. Im Radiofeature geht es heute um eine dritte Katastrophe, die weniger bekannt ist. Auch weil die Betreiber sie runtergespielt haben. Im März 1979 kommt es im AKW Three Mile Island bei Harrisburg in den USA zu einer partiellen Kernschmelze und viel Strahlung wird freigesetzt. Ein Wetterexperte aus Tirol erforscht Jahre nach dem Vorfall zusammen mit Anwohnern, was passiert ist. Er heißt Ignaz Vergeiner und seine Arbeit ist spannend wie in einem Krimi. Unser Autor Karl Hoffmann hat 2012 unser heutiges Radiofeature über ihn gemacht. Also das Stück ist das erste Stück, wo der Ignaz Vergeiner dann zum Bild kommt und es gibt diese... Der Theaterraum liegt im Dunkeln. Ein Techniker justiert mehrere Projektoren. Der Regisseur gibt einer Gruppe von Musikern Anweisungen. Ostinato, das im Prinzip, würde ich sagen, von der Bassklarinette geleitet wird. Letzte Vorbereitungen für die Uraufführung eines ungewöhnlichen Bühnenstücks im ZKM, dem Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe. Matanuska, Sundown, White Squall, Typhoon, White Squall, Nor'easter, Southwester. A surge of cold air had invaded the northern USA between March 23 and 26. A surge of cold air had invaded the northern USA between March 23 and March 26. Langzeitfolgen. Three Mile Island. Der Wissenschaftler und die Suche nach der Wahrheit. Feature von Karl Hoffmann. Eine Schauspielerin im weißen Gewand tritt vor die noch leeren Stühle im Zuschauerraum. Sie verkörpert die Sky Woman, erklärt Guido Barbieri, der Autor, der das Libretto für die multimediale Oper geschrieben hat. L'unico elemento di finzione è costituito da una voce narrante che interpreta una figura mitologica che è. Die Sky Woman ist eine erzählende Figur, zugleich eine mythologische Gestalt, die aus der Kultur der Iroquois-Indianer herkommt. Das waren die legitimen Bewohner von Pennsylvanien, bevor sie von den englischen Kolonisatoren getötet und ausgerottet wurden. Die Sky Woman hält Zwiesprache mit den dokumentarischen Elementen unseres Bühnenstückes und verbindet sie miteinander. Wann habe ich sie zum ersten Mal gehört? Die Namen der Winde. Wo war ich da? Dort, wo ich herkomme, gab es keine Winde. Keinen Osten und keinen Westen, nicht Tag und Nacht, nicht Sonne noch Mond. Auf sechs schwebenden Bildschirmen erscheinen Projektionen und es taucht das Gesicht eines Mannes auf. Da sieht man, da ist wieder zwischendurch ein Westwind, oder? Leichter, nicht? Der das wieder. Und da ist zwischendurch ein, zwei Stunden, das war 10.30 Uhr, 11.30 Uhr. Das heißt, diese Fahnen, diese unmittelbare Emission ist dann eher stärker noch. Und dann würde man sagen, schiebt er das Ganze Richtung Norden und Nordwesten. Musiker wandeln zwischen den Projektionen. Ein Chor stellt sich auf. Der Monolog der Sky Woman wird immer beschwörender. Ich stürzte auf dieses merkwürdige braungrüne Etwas, das durchzogen war von tausend hellblauen Rillen, und dann sah ich einen großen, grauen, gekrümmten Panzer, aus dem ein Kopf ragte, ein Schwanz und vierfaltige Beine. Ich ließ mich vorsichtig nieder auf dem Rücken dieses freundlichen Tieres, dessen Namen ich noch nicht kannte, und in diesem Augenblick entstand das Land der Irokesen, das Land Pennsylvanien. Und ich, die Frau aus dem Himmel, war dazu bestimmt, seine Urmutter zu sein. Wieder erscheint auf den Leinwänden der Mann, der über den Wind aus West und Ost, aus Nord und Süd spricht. Er blättert in Aufzeichnungen, Wetterkarten, auf denen Landschaften skizziert und Windströmungen eingetragen sind. Am späten Nachmittag, das ist glaube ich 19 Uhr, ja, am frühen Abend, war die Hauptemission tatsächlich in die Richtung nach Nordwesten, oder? Aber man muss dazu sagen, dass eben die Winde sich gewaltig verändert haben. Schau doch mal diese Dinge an, da, warte mal, wo sind diese erste Zeichen nochmal? Also das ist der erste Tag, das ist der 28. März. Schau dir das einmal an, oder? So beginnt die Geschichte von Ignaz Vergeiner. Sie rankt sich um ein Ereignis, das vor mehr als 30 Jahren die Welt in Atem hielt. Erzählt wird sie auf der Bühne, dem letzten Zufluchtsort einer dramatischen Wahrheit, die offiziell bis heute geleugnet wird. Seit dem 28. März 1979. An jenem Tag versetzt eine Eilmeldung die Weltöffentlichkeit in Aufregung. An accident in the water cooling system at the Three Mile Island nuclear power plant in Harrisburg, Pennsylvania. Im Kernkraftwerk Three Mile Island in Harrisburg, Pennsylvania hat es einen Unfall im Kühlsystem gegeben. Das Unternehmen sah sich gezwungen, allgemeinen Alarm auszulösen und einen Teil der Anlage auf unbestimmte Zeit abzuschalten. Everything is under control. There is and was no danger to public health and safety. Es ist alles unter Kontrolle. Es bestand und besteht keinerlei Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit. Es ist nur eine geringe Menge von Radioaktivität in die Umwelt gelangt. Alle Sicherheitseinrichtungen funktionieren ordnungsgemäß. No increase in normal radiation levels has been detected. Es wurde keinerlei erhöhte Radioaktivität festgestellt. Tagelang wissen nicht einmal die Experten, was im Reaktor 2 von Three Mile Island vor sich geht. Es gibt Alarmmeldungen und Entwarnungen, beängstigende Theorien und oberflächliche Beruhigungen. Die Menschen in der Umgebung des Kernkraftwerks machen sich angesichts der völlig verworrenen Situation in Massen auf die Flucht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Ausmaß des Kernreaktorunfalls im amerikanischen Harrisburg ist offenbar folgenschwerer als zunächst angenommen. Could I hear attention, please? There has been a state of emergency declared on Three Mile Island. Der Gouverneur des Staates Pennsylvania, in dem das Atomkraftwerk Three Mile Island liegt, wendet sich an die Bevölkerung. I am advising pregnant women and preschool-aged children. Auf Anraten des Vorsitzenden der Atombehörde empfiehlt er, dass schwangere Frauen und Vorschulkinder die Gegend im Umkreis von 5 Meilen um Three Mile Island bis auf Weiteres verlassen sollten. Die Behörden haben darüber hinaus Vorkehrungen getroffen, das 4 Kreise umfassende Gebiet auch vollständig zu evakuieren. Dort leben mehr als 950.000 Menschen. Energieminister Schlesinger sprach vom bisher schwärzesten Punkt in der Geschichte der Atomenergie. Sicher ist jedenfalls, dass das Kühlwasser verloren gegangen ist zum Teil, ne? Und dass der Reaktor sich überhitzt hat und dass er eine teilweise Kernschmelze erlitten hat. Also dass 50% des Reaktors sind zerstört worden. Die Brennstäbe haben sich verbogen und dieser Brennstoff, also Uran, ne? Und Plutonium, das schon da war, ist hinuntergeflossen. Das ist ein fürchterlicher Unfall im Grunde, eine Kernschmelze, ne? Sie waren offensichtlich eine halbe Stunde weit weg von einem Unglück wie in Tschernobyl, also wo es den Deckel des Reaktors weggesprengt hätte. Amerikas Atomindustrie ist in heller Aufregung. Der Unfall droht zum Debakel für einen florierenden Wirtschaftszweig zu werden. Milliarden stehen auf dem Spiel. Der Kernkraftwerkssprecher macht seinen Job und spielt die Situation runter. Auch nach dieser Panne steht außer Frage, dass die Atomkraftwerke sicher sind. Wir können auch nicht von einem atomaren Unglück sprechen, denn das war es nicht. Alle Systeme haben funktioniert, wie sie sollten. Im Rückblick, nachdem alle, was ich jetzt weiß, ist es also schon klar, es war natürlich ganz massive, das kann man ruhig Lügenpropaganda nennen, ne? Von den offiziellen Stellen, dass zum Teil die gleichen Leute, die bei internen Besprechungen überlegt haben, ob man Katastrophenwarnung geben soll, nicht, denen das klar war, dass da was Fürchterliches passiert ist, nicht, dass die dann zur Pressekonferenz gehen und der Öffentlichkeit erklären, es ist alles unter Kontrolle, das war absolut erlogen. Die waren in Panik im Prinzip, ja, die wussten nicht, was sie tun sollen, tagelang. Und durch Glück hat einer irgendwann einmal den richtigen Schalter betätigt und das Schlimmste verhindert. Die Welt war nochmal vorbeigeschrammt am atomaren GAU, dem größten anzunehmenden Unfall. Die Kernschmelze habe gerade noch verhindert werden können, so lautete die offizielle Sprachregelung. Und weil die amerikanische Atombehörde für bewiesen erklärte, dass nur eine sehr geringe Menge von Radioaktivität ausgetreten sei, geriet Three Mile Island schnell in Vergessenheit. Auch bei Ignaz Vergeiner. Das ist wieder komplett verschwunden und es ist auch nicht wieder in meinem Gesichtskreis aufgetaucht, muss ich sagen. Also die ganzen Jahrzehnte, das waren wirklich wenige Tage und ich wusste über das Ganze gar nichts. Aus dem Lebenslauf von Professor Ignaz Vergeiner. Ignaz Vergeiner, geboren am 13. Dezember 1938 in St. Justina. Österreichischer Naturwissenschaftler, Fächer Mathematik, Physik und Meteorologie. Autor und Umweltaktivist. Unsere Eltern haben mit nichts angefangen. Die haben beide aus total armen Familien gestammt, bettelarm. Wir haben ja keine Landwirtschaft, wir haben nur das bisschen Feld, das sind ungefähr 6000 Quadratmeter da beim Haus gehabt. Und dann hat der Vater geschaut, dass er ein bisschen landwirtschaftlichen Grund dazu kaufen kann. Nur damit er einfach Anschluss gesellschaftlich hat. Gell? Ich muss auch sagen, sie haben mich ja gut behandelt. Immerhin waren das Bürgerskinder. Nicht? Und ich war ein Bauerntölpel dann, muss man schon sagen. Ne? Und es hat ja früher kein Notizpapier in dem Sinn gegeben. Wir haben ja sowas nicht im Haus gehabt, einfach leere Blattl Papier. Das heißt, du hast alle Ränder mit mathematischen Formeln beschrieben. Da kann ich mich heute noch dran erinnern. Weil ich mir immer denke, da bekommt man nur an der Mathematik sowas. Das ist ein tolles Ding, ja, war fragmentiert. War sicher auch ein Stück Schutz, oder? Das ist ein Revier. Da bin ich du, Meister. Da bin ich Meister, genau, so ähnlich, ja. Aus dem Lebenslauf von Professor Ignaz Vergeiner. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Lienz studierte Ignaz Vergeiner von 1957 bis 1961 Mathematik und Physik an der Universität Innsbruck. 1964 Promotion. Zwischen 1993 und 1995 trat Ignaz Vergeiner als meteorologischer Experte im Verfahren gegen die Betreiberfirma des Atomkraftwerks Three Mile Island bei Harrisburg, Pennsylvania, für die klagende Bürgerbewegung auf. An der Spitze dieser Bürgerbewegung stehen Norman und Marjorie Amott. Sie leben mit ihrer Familie in Pennsylvania, etwa 70 Kilometer vom Kernkraftwerk Three Mile Island entfernt. Nach dem Unfall verlassen sie, wie zehntausende andere Anwohner, ihre Farm und fliehen in weiter entfernte Gegenden, weil sie Angst haben, die Gefahr könnte größer sein als von den Behörden zugegeben und fürchten, der Atomreaktor könne explodieren. You think there's more of a danger than you're being told, or? Yeah, definitely. Ja, ganz bestimmt. Otherwise, why would they ask us to? Warum würden sie sonst die Gegend evakuieren? Wenn es wirklich ernst ist, werden sie uns das nicht sagen. Sonst würde ja Panik ausbrechen. Ich glaube, die sagen uns nur, was sie wollen. I think they tell you what they want you to know. Doch als die Amotts Tage später zurückkehren, glauben auch sie schließlich der offiziellen Entwarnung. Sie vertrauen auf die Verlautbarung, dass die Verantwortlichen den Reaktor gerade noch rechtzeitig in den Griff bekommen und so das Schlimmste verhindert hätten. Es sei nur eine geringe und ungefährliche Menge von Radioaktivität in die Umwelt gelangt. Doch später werden sie hellhörig, denn es geschehen merkwürdige Dinge. In our area, there was an increase in hypothyroidism in infants. Plötzlich trat bei Kindern, die 9 Monate nach dem Unfall geboren wurden, viel häufiger eine Schilddrüsenüberfunktion auf als früher. Das war sehr beunruhigend. Und in den Krankenhäusern starben immer häufiger Kinder an Krebs. Als ich nach den Gründen forschte, stellte ich verblüfft fest, dass das mit radioaktiver Strahlung zu tun haben musste. Davon wussten wir die ersten 5 Jahre nach dem Unglück überhaupt nichts. Marjorie und Norman Amott hatten vorgehabt, eine Biofarm zu betreiben. Mit dem Unglück im Kernkraftwerk war ihr Traum geplatzt. Aus der Nähe von Harrisburg wollte niemand mehr Bio-Gemüse kaufen. Von nun an widmen die Amotts ihre Zeit der Aufklärung des Störfalls. Sie zweifeln an der offiziellen Version, dass niemand bei dem Unfall im Jahr 1979 zu Schaden gekommen sei. Sie sammeln Beweismaterial. 1986 strengen sie zusammen mit 2000 anderen Betroffenen eine Massenklage an. Dafür suchen sie die besten Wissenschaftler in aller Welt. So stoßen sie schließlich auch auf Ignaz Vergeiner, der einst in den USA studiert hat und nun Meteorologie an der Universität in Innsbruck lehrt. Wir suchten nach einem Meteorologen und hatten schon einige an der Hand, als wir von ihm hörten. Mein Mann hat Ignaz dann um seine Mitarbeit gebeten. Das war wohl 1993. Es gab Bestrebungen, unsere Bürgerklage endgültig abzuweisen, weil die Seite der Gegner behauptete, die Bewohner seien keiner höheren Strahlendosis ausgesetzt gewesen als erlaubt. 1993 wurde ich dann gefragt, ob ich bereit wäre, als meteorologischer Experte mitzuwirken. Und zwar ging es um eine Klage von etwa 2000 Geschädigten im Fall im Three Mile Island. Und dieser Prozess, der war schon seit den 80er Jahren, ich glaube 1986, schon im Gang. Und ich wurde dann als meteorologischer Experte engagiert. Für mich war das also vollkommen neu. Und das ist kein Wunder. Denn nach der offiziellen Version hat es sich in Three Mile Island nur um einen beinahe Unfall gehandelt. Er habe keine gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung gehabt, so die NRC, die Nuclear Regulatory Commission, also die amerikanische Atombehörde. Der Austritt radioaktiver Strahlung sei sehr gering gewesen, 10 Millionen Curie, hochgerechnet auf die betroffene Bevölkerung, nicht mehr als die Strahlenbelastung durch eine Röntgenaufnahme, hieß es. Das meiste sei sogar vom Wind weggetrieben und bis zur Unschädlichkeit verdünnt worden. Genau das wollen die Amots und 2000 weitere betroffene Bürger aber nicht glauben. Ich selber wäre ja auch versucht, ursprünglich einmal zu sagen, na, was soll da die Meteorologie viel? Ja, das ist ja eher eine Frage der Ingenieure und der Experten, die sozusagen diese Messgeräte analysieren. Tatsache ist, dass sie erstaunlich wichtig ist, weil die Auswirkungen aller dieser radioaktiven Substanzen, die aus dem Reaktor letzten Endes entweichen, aus dem Reaktorgebäude, sehr davon abhängt, wie konzentriert diese Luftpakete bleiben oder wie stark sie verdünnt werden. Und da spielt die Meteorologie erstaunlicherweise eine recht große Rolle. Und das ist möglicherweise auch der Grund dafür, warum in diesen ganzen offiziellen Studien, auch der Atomindustrie, der Regierung, warum die Meteorologie praktisch nicht vorkommt. Das ist ja ganz erstaunlich. Sie haben auch keine Meteorologen engagiert, bis heute nicht. Das wollen sie nicht. Also jede Veranschaulichung, jeden Versuch zu sagen, okay, so könnte das abgelaufen sein. Diese Wolke ist mit dem Wind dahingezogen und die Auswirkungen auf irgendwelche Siedlungen an diesen Hügeln, die kann man sich so vorstellen. Das alles wird mit allen Mitteln verhindert. Also es gibt nie eine Karte des Geländes in diesen ganzen Studien. In 20 oder 25 Jahren mit unglaublich vielen Geldern entwickelt. Nirgends gibt es zum Beispiel eine Geländekarte. Es existiert nicht. Es ist unglaublich. Ignaz Vergeiner prüft die Unterlagen von Marjorie und Norman Amott und kommt sehr schnell zu der Überzeugung, dass die tatsächlichen Folgen des Unglücks im Kernkraftwerk Three Mile Island gravierender sind, als bisher bekannt ist. Er stellt fest, dass wissenschaftliche Erkenntnisse unterdrückt, Krankenberichte bestritten und Nachforschungen massiv behindert werden. Es wurde von Anfang an, vom ersten Tag an, wurde argumentiert, da ist nichts passiert, ist alles nur Einbildung, alles nur Hysterie. Quasi jemand, der sich beschwert, der ist mentally unstable. Und wer will schon als instabile Persönlichkeit durch die Weltgeschichte laufen? Also das alles muss man dazu denken. Wie gesagt, die Property Values, also die Tatsache, dass Grund und Boden dann nichts mehr wert sind, weil es dokumentiert ist, dass die verseucht sind und, und. Da gibt es genug Gründe, warum Leute, auch die Scham vielleicht einfach. Vieles aber wird auch mit dem Scheckbuch geregelt. Das hat, wir wissen nicht wie viele, möglicherweise Tausende von Vergleichen, von Settlements gegeben, unter der Hand, im Laufe der ersten Monate und Jahre, die aber alle unter der Auflage, dass das sozusagen nur psychologischer Stress war oder Medikamente oder was, keinesfalls eine Wirkung der radioaktiven Strahlen. Das wurde hineingeschrieben und die durften auch nicht an die Öffentlichkeit gehen damit. The government came in and said, or the utility first came in and said, well, some people were more psychologically stressed than others. Regierung und Kraftwerksbetreiber erklärten im Verfahren, dass einige Bürger mehr unter psychologischem Stress litten als andere. Daraufhin hatten die Bürger Angst, überhaupt noch etwas zu sagen, um nicht als labil und unzuverlässig zu gelten. Das war traurig mit anzuschauen. Ich begriff das nicht, bis ich 5 Jahre nach dem Unfall endlich doch von Krankheitssymptomen bei den Nachbarn hörte und entdeckte, dass sie wirklich viel Strahlung abbekommen hatten, weil ich die Leute direkt darauf ansprach, ihre Aussagen aufschrieb und sie mir dann unterschreiben ließ. Der Ablauf und die Art ihrer Symptome passten genau zu der Vermutung, dass die Leute stark verstrahlt wurden. Extreme doses to radiation. Ignaz Vergeiner, der Meteorologe aus Innsbruck, beginnt Wettermessungen aus den Archiven sämtlicher Flughäfen, um das Kernkraftwerk zu sammeln und auszuwerten, um das Rätsel der angeblich unerklärlichen Krankheitssymptome zu lösen. Der Schnee ist der, dass es punktweise Leute sehr schlimm erwischt hat, einfach weil das ein ganz kompliziertes, hügeliges Gelände ist. Und diese Fahne sind in alle Richtungen, also innerhalb von 2-3 Tagen, buchstäblich auch von Stunden schon, in fast alle Himmelsrichtungen weggezogen. Und das hängt dann von Zufallsereignissen ab. Manche sind sicher weitergezogen, oder? Und manche sind, oder, einfach gehen sozusagen zu einem Hügel hin und dann ändert sich der Wind ein bisschen und dann bleiben sie dort stecken. Und wenn Leute zum Beispiel im Haus waren und ihre Fenster geschlossen hatten, dann ist ihnen möglicherweise nichts passiert, weil diese radioaktiv belasteten Fahnen einfach weggeblasen worden sind. Andere haben in der Garage oder im Freien gearbeitet, im Garten, und die hat es fürchterlich erwischt. Ne? Die sind diesen radioaktiven Wolken sozusagen, wurden denen direkt ausgesetzt, vor allem der Bettlerstrahlung. Ignaz Vergeiner ist kein Strahlenexperte. Deshalb holt er sich Rat von Wissenschaftlerkollegen. Sehr schnell erkennt er, dass es offiziell vor allem deshalb keinen Fallout gegeben hat, weil ein Teil der gefährlichen Strahlung gar nicht gemessen wurde. Und die Beta-Strahlung ist besonders gemein. Die bewirkt nicht weit. Wenn da drüben eine Fahne ist mit Beta-Strahlern, dann merke ich hier davon 2 Meter weiter oder 10 Meter weiter, 100 Meter weiter sowieso, merke ich nichts. Aber wenn ich in der Wolke drin bin, dann atme ich dieses Zeug, ja. Da bekomme ich es auf die Haut und dann wirkt es sehr schlimm. Dann ist es sehr, sehr gefährlich. Und das alles kommt in den offiziellen Gutachten nicht vor. Vollkommen unter den Tisch gekehrt. Ja? Sechs Monate lang arbeitet der Föhnspezialist aus Tirol praktisch Tag und Nacht. Denn er ist überzeugt, dass er einer lange unterdrückten Wahrheit auf der Spur ist. Marjorie Amott bewundert den ungewöhnlichen Wissenschaftler aus den Tiroler Bergen. Er stürzte sich geradezu auf das Thema und wollte alles wissen, nicht nur was die Meteorologie betraf. Er interessierte sich für alles. Er entwickelte regelrechte Begeisterung und den tiefen Wunsch, eine profunde wissenschaftliche Arbeit zu liefern, ohne dabei allzu distanziert und langweilig zu werden. Er brachte Leben in die Sache, würde ich sagen. Er selbst war voller Leben, voll Energie und Mitgefühl. Ich erinnere mich an seine heftigen Umarmungen beim Wiedersehen und wenn er wieder abfuhr. Wir haben viel Schönes gemeinsam erlebt, aber nicht genug. Traurig. Wir hatten nicht erwartet, dass er uns so früh verlässt. Ignaz Vergeiner fliegt mehrere Male nach Harrisburg, studiert Berichte, in denen zahllose Anwohner des Kernkraftwerks beschreiben, wie sie die Strahlung erlebt haben, die angeblich nie aus dem Reaktor ausgetreten ist, obwohl sein Kern wohl doch teilweise zerstört wurde. Da steht also metallischer Geschmack im Mund. Metallic Taste, ein Brennen in der Nase, in der Kehle, in Entzündung der Atemwege. Da steht wieder Metallic Taste, wässrige Augen, dann Kopfweh, dann richtige Verbrennungen, Hautverbrennung. Ne? Geschwollene Lymphknoten, Schmerzen, Gelenkschmerzen, so etwas. Dann wieder Metallic Taste, Menstruationsweh, Durchfall, auch eine typische Gefühle. Ja, Metallic Taste, das geht so seitenweise dahin. Obwohl offenbar viele Menschen nach dem Reaktorunfall gesundheitliche Probleme bekamen, wird in den ersten 5 Jahren nach dem Unfall überhaupt nicht und danach auch erst sehr zögerlich öffentlich über Strahlenschäden diskutiert. Der Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner erweist sich als extrem schwierig für Marjorie Amott. The local people were somewhat divided. Die Menschen hier waren sich so uneinig. Das lag zum Teil daran, dass die Verstrahlung unabhängig von der Distanz zum Kraftwerk sehr ungleichmäßig verteilt war. Im Gegensatz zur Behauptung der Regierung, sie sei gleich verteilt gewesen. Obwohl sie die Gesamtmenge der ausgetretenen Strahlung auch noch herunterspielte und dann einfach durch die Zahl der Bürger dividierte, war das nicht wenig. Aber tatsächlich hat der Fallout die Bürger ganz individuell erwischt. Einige hatten Symptome von Strahlenkrankheit oder Verbrennungen durch Strahlen, andere wiederum hatten gar nichts abbekommen, weil sie im Windschatten eines Hügels lebten. Die sehr uneinheitliche Topographie um Three Mile Island, die verschieden gestaffelten Hügelketten, verhinderten, dass sich die Radioaktivität gleichmäßig verteilt hat. Auch das Wetter hatte damit zu tun. Es war extrem stabil in diesen Tagen. Es gab keine Winde in der Höhe, die die Strahlung verteilt hätten. So wanderten konzentrierte Strahlenwolken in bestimmte Richtungen. Und so kam es, dass die einen sagten, sie seien verstrahlt worden und ihr Nachbar nur wenige Meilen weiter erklärte, er habe nichts gespürt. Ignaz Vergeiner arbeitet wie ein Besessener, nächtelang. Er wertet tausende meteorologischer Daten aus, macht Strömungsmodelle, entwirft zusammen mit Kollegen in Österreich Wetterkarten, die bis ins Detail die Wettersituation an jenem 28. März 1979 in und um Harrisburg nachvollziehen. Und er kommt zu einem anderen Ergebnis als die offiziellen Stellen. Folge ist natürlich die, dass meine Arbeit eindeutig zeigt, dass es eine extrem stabile Wetterlage war. Und stabil heißt in dem Fall unten kalt und oben warm. Und das führt dazu, dass eben Turbulenz sehr schwach ist und dass die Luft sich sehr wenig bewegt. Das heißt, dass diese verseuchten Abgasfahnen, diese radioaktiv verseuchten, dass die mit hoher Konzentration in die umgebenden Hügel gewandert sind. Die detaillierte Studie von Professor Vergeiner widerlegt die vom Kraftwerksbetreiber und der amerikanischen Atombehörde vertretene These, es sei zwar eine wegen kaputter Messinstrumente nicht bekannte, aber geringe Menge an Radioaktivität ausgetreten, die habe sich auch noch breit verteilt und sei daher nicht gesundheitsschädlich gewesen. Ignaz Vergeiner nimmt die Wahrnehmungen der Betroffenen ernst. Er hält sie für beweiskräftiger als nicht vorhandene Geigerzähler. Die besten Dokumente sind die Menschen, die Strahlenschäden davon getragen haben und später Krebs bekommen haben. Ja? Weil Messgeräte gab es da draußen überhaupt keine. Also das, was passiert ist, lässt sich am ehesten dokumentieren durch die Schädigungen. Es ist also sehr plausibel, dass konzentrierte radioaktive Luftpakete in diese Hügel hineingezogen sind. Das war eine wichtige Schlussfolgerung. Ne? Wenn akute Strahlenschäden da sind, Gelenkschmerzen und Hautverbrennungen, Haarausfall, Erbrechen, ja, solche Sachen, ne? Metallischer Geschmack im Mund, ja? Da gibt es Anhaltspunkte, da kann man sagen, zum Beispiel beim metallischen Geschmack, glaube ich, ist es mindestens 1-2 Rem oder so. Ne? Bei anderen sind es vielleicht 50 Rem. Und da muss man daran erinnern, dass 600 Rem die sogenannte mittlere tödliche Dosis ist. Das sind also sehr, sehr starke radioaktive Dosen. Mit seiner Studie erscheint Ignaz Vergeiner schließlich vor dem Gericht, das über die Zulassung der Sammelklage zu entscheiden hat. Die einzige Gegenüberstellung mit den Experten der Gegenseite, das war im November 1995. Das war das einzige Hearing bei Gericht, das ich erlebt habe, also vor der Richterin. Daraus ist eben eine schlicht und einfach eine Niederlage geworden. Auszug aus der Begründung für die Ablehnung der Sammelklage beim Federal Court durch die Richterin Sylvia Rambo vom 7.6.1996. Wenn man alle vorhandenen Erkenntnisse im für die Kläger günstigsten Licht betrachtet, so hält das Gericht sie doch nicht für ausreichend für eine gerichtliche Auseinandersetzung und das Beweismaterial für nicht ausreichend für einen Prozess. Die Kläger haben weder den Nachweis erbringen können, dass sie eine höhere Strahlendosis als 10 REM abbekommen haben, noch konnten sie indirekte Nachweise erbringen, aus denen man hätte schließen können, sie seien Strahlendosen ausgesetzt gewesen, die zu Krebserkrankungen führen können. Aus diesem Grund gibt das Gericht dem Antrag der Beklagten statt. Das heißt, alle Klagen sind abgelehnt. Das Gericht hat sich auf die offiziellen Messdaten gestützt, die nur einen geringfügigen radioaktiven Fallout konstatierten. Ignaz Vergeiner ist empört. Die Richterin hat erklärt, wenn das alles wahr wäre, was wir behaupten, sinngemäß, dann müssten die Leute auf der Stelle tot umgefallen sein, und das sind sie nicht. Ne? Außerdem heißt eben tödliche Dosis noch lange nicht, dass jeder sofort umfällt. Das ist ja nur eine statistische Definition. Das heißt, die Hälfte dieser Leute sterben nach, ich weiß nicht, so und so viel Wochen. Da gibt es eine Definition dafür. Ne? Wie gesagt, aber die Richterin hat einfach plakativ erklärt, das kann nicht sein, diese Zahlen können nicht stimmen, weil die Leute dann tot umgefallen sein müssten. Eine herbe Niederlage auch für Marjorie Amott, die verhinderte Biobäuerin, die jahrelang gekämpft hat, um die schreckliche Wahrheit von Three Mile Island ans Tageslicht zu bringen. Jahre später findet sie heraus, dass beim Anhörungsverfahren gemauschelt wurde. I didn't succeed, but I've never been able to walk away from the fact that people were injured. Ich habe es nicht geschafft. Aber ich bin nie darüber hinweggekommen, dass viele Menschen Schaden genommen haben und dann wie überfahrene Tiere am Straßenrand liegen gelassen wurden. Die Regierung hat sich bis heute um ihre Verantwortung gedrückt. Wir haben 10 Jahre lang mit Anwälten und allen möglichen Experten daran gearbeitet, um zu beweisen, dass die Menschen geschädigt wurden. Aber die wurden nicht einmal gehört in einem öffentlichen Verfahren. Man hätte sie auftreten lassen können, aber die Anwälte haben auf diese Zeugen verzichtet. Wir sind davon überzeugt, dass die Anwälte heimlich private Abfindungen vereinbart haben und dabei viel Geld in die eigene Tasche gesteckt haben. Auszug aus der Begründung für die Ablehnung der Sammelklage. Hätten die Kläger glaubhaft nachweisen können, dass eine bedeutende Menge an Edelgasen während des Unfalls in Three Mile Island freigesetzt wurde, dann hätte die Studie von Dr. Vergeiner dem Gericht nützlich sein können, um zu verstehen, wie die vorherrschenden Wetterverhältnisse den Weg der Wolke beeinflusst haben und wie schnell sie verdünnt wurde. Nach jetzigen Erkenntnissen haben die Kläger keinen Nachweis über eine hohe Freisetzung von Strahlung erbracht. Ohne diesen Nachweis gibt es keine konzentrierten radioaktiven Wolken und deshalb besteht auch keine Notwendigkeit, diese Wolken zu erklären. Marjorie Amott und Ignaz Vergeiner sind zutiefst enttäuscht. Denn was die Behörden und die Justiz blindlings leugnen, das haben sie ständig vor Augen. Und deshalb geht ihr Kampf um Gerechtigkeit bis heute weiter. The cancers are still going up. My husband is doing right now is Die Krebsfälle nehmen weiterhin zu. Mein Mann analysiert derzeit die Zahl der Krebserkrankungen in der Zeit nach dem Unfall von 1985 bis 2005 und hat herausgefunden, dass es wahrscheinlich 75.000 zusätzliche Krebsfälle in Pennsylvania gegeben hat. In den USA stiegen die Krebsfälle bis 1990 und nahmen danach ab. Nur in Pennsylvania nehmen sie bis heute zu. I'm still fighting. Wherever I know there's that there it can have an effect. Ich kämpfe weiter, solange ich glaube, dass es etwas nützt, um der Atomindustrie zu zeigen, dass es Leute gibt, die nicht bereit sind, aufzugeben. Sie soll wissen, dass sie von Leuten beobachtet wird, die Mut und Ausdauer haben. Immer wenn meine Familie sagt, Mutter, gib endlich auf, genieß dein Leben, antworte ich, würde ich aufgeben, könnte ich es nicht mehr genießen. Ich denke, mein Wunsch entspricht sehr, sehr stark dem der Frau Amott, oder? Dass zumindest spät anständigen Leuten Gerechtigkeit widerfährt. Ja? Und vielleicht auch den Opfern, denen man nicht mehr helfen kann, nicht sehr viel. Vielleicht könnte man dem einen oder anderen immer noch ein bisschen helfen, das ist das eine. Ja, ja. Aber dass die Wahrheit herauskommt, das ist wichtig, ja. Dass das offenkundig wird, eben, dass viele Menschen fürchterlich darunter gelitten haben. Ja. Und wie diese Strukturen arbeiten, um das zu unterdrücken. Wie es möglich war, mitten in einem sogenannten zivilisierten Land, oder, Tausende von schwer Geschädigten, wie es möglich war, diese ganzen menschlichen Erfahrungen unter den Tisch zu kehren. Mit technischem Jargon, oder? Und mit Behauptungen, das ist alles eine Einbildung und Ding und so weiter. Das war möglich. Das ist ungeheuerlich, unglaublich. Nicht in Russland. Diktatur, totalitär. Mitten in Pennsylvania. Innsbruck, Januar 2007. Ignaz Vergeiner spielt auf seiner geliebten Gitarre. Er hat sich verändert, ist gezeichnet von einer schweren Krankheit. Noch gibt er sich zuversichtlich. Heute geht es mir selten gut. Ich fühle mich pudelwohl, keine Schmerzen, Appetit, beste Gesellschaft. Na, so gut ist mir schon nicht mehr. Ja, zwischendurch habe ich schon so meine Krisen gehabt, eben wieder dieses Kreuzweh. Die Bestrahlung selber hat mir nicht so wirklich viel ausgemacht, aber das ist eben möglicherweise schon eine Nebenwirkung, dass zuerst einmal die Sache eher schlechter wird. Und ich habe, also die Schmerzen waren wirklich dann zum Teil recht stark. Ignaz Vergeiners Zukunft ist ungewiss. Doch er denkt nicht an den Tod, sondern an die Mission, die er noch erfüllen muss. Zum Beispiel jetzt das nächste ist, kann man wohl sagen, eine Amerikareise im Sommer. Ne? Kann man schon erzählen, oder? Und die hat verschiedene Zusammenhänge, auch meine berufliche Vergangenheit, dass ich da viele Leute kenne, aber eben auch dieses Projekt Three Island, die Vorstellung, diese spannende, diese Krimi-Geschichte noch einmal aufzuarbeiten in der einen oder anderen Form. Schauplätze und Schlüsselpersonen dieses Three Island, dieser endlosen Geschichte zu sehen, kennenzulernen, zu interviewen. Das wäre für mich faszinierend. Nur wenige Tage später gibt Ignaz Vergeiner seine Reisepläne auf. Vorläufig, sagte er. Er wisse im Augenblick nicht mehr, wie es weitergehen soll. Unglücklich mache ihn das aber nicht, bemerkt er am Ende seines letzten Interviews. Es ist kein Unglück, denn woher nehme ich das Recht zu erwarten, dass ich 70 und 80 und 90 Jahre alt werde? Ja, es ist ein bisschen schade. Ich fühle mich ein bisschen, als ob ich meine Familie im Stich lasse, ein paar meiner ganz, ganz lieben Freunde. Das stimmt, ja. Aber schließlich kann ich nichts dafür, also was soll ich machen? Ja. Diese Spuren, die er hinterlassen hat, lass uns dankbar sein für alles, was wir mit ihm erleben durften, was er an Fähigkeiten, an Begabungen mitbekommen hat in seinem Leben. Aus der Biografie des Naturwissenschaftlers Ignaz Vergeiner. Bis zuletzt arbeitete Vergeiner an einem Projekt zur Aufarbeitung der Vorfälle von Harrisburg im Jahr 1979. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2003 zog er nach Wels, hielt aber weiterhin Vorlesungen am Meteorologischen Institut in Innsbruck und erstellte Gutachten. Ein Jahr später erkrankte er an Krebs. Ignaz Vergeiner starb am 28. Februar 2007. 8 Musiker, 6 Bildschirme, Projektoren, rhythmische Töne, skandierte Worte, komponierte Zeitgeschichte. Das Vermächtnis von Ignaz Vergeiner. Dokumentiert in langen Videos, aufgenommen vor seinem Tod. In seinem Elternhaus im kleinen Bergdorf in Osttirol, bei seiner Familie in Innsbruck. Der italienische Komponist Andrea Molino hat sie vertont. Mir geht es vor allem, und deswegen habe ich die musiktheatralische Mittel gewählt, es geht mir um den menschlichen Zustand, den mit dieser Geschichte verbunden ist. Es geht mir zum Beispiel um, um Frau Corradi, eine Frau, die wir in Harrisburg interviewt haben, die uns erzählt hat, dass diese ganze Geschichte für sie als Verlust des Unschulds bedeutet. Und es geht mir um die Menschen, die einzelnen Menschen, die durch diese Situation ihr Leben Kopf gestellt bekommen haben. Es geht um die menschliche Qualität. Das ist Harrisburg und Seminaren, das ist der Susquehanna River. Ne? Damm dreht der Wind auf Nordost. Ignaz Vergeiners Worte tönen aus Lautsprechern bei den Theaterproben im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe, begleitet von Kontrabassklängen. Sein Gesicht erscheint auf verschiedenen weißen Flächen, abwechselnd und zusammen mit anderen. 5 Jahre nach seinem Tod tritt er in einen Dialog mit den Frauen aus Harrisburg, denen er seine Arbeit gewidmet hat, denen kein Richter und kein Politiker glauben wollte. Marjorie Amott, die ihren Kampf mit 83 Jahren immer noch unbeirrt fortsetzt. Mary Osborne, die jahrzehntelang Beweise für die Verstrahlung ihrer Umgebung zusammengetragen hat. Your body knew. Your body knew when your skin was burning, your eyes were tearing, your nose hurt, your chest hurt. Dein Körper wusste Bescheid. Der spürte es doch, als die Haut brannte, die Augen tränten, die Nase schmerzte, die Brust wehtat. Der spürte den metallischen Geschmack. Dann fielen die Haare aus. Manche mussten sich übergeben, hatten Durchfall. Wir haben das alle am eigenen Leib erfahren. Aber es dauerte eine Zeit, bis wir begriffen, was passierte und bis wir es in einen richtigen Zusammenhang brachten. And it took a little bit of time to understand it and put it to perspective that that's what was happening here. This was a deer that a farmer got with the antlers growing down in the face. Hier auf dem Foto sieht man ein Reh mit einem Geweih, das ihm nach unten ins Gesicht wuchs. Der Bauer, der es fand, hat so etwas vorher noch nie gesehen. Und das war ein Kalb mit 2 Köpfen. Als ich die Besitzerin besuchte, war ihr Mann gerade an Schilddrüsenkrebs gestorben. Sie hatten große Probleme auf ihrem Bauernhof. Zu den Langzeitfolgen der verleugneten Strahlung gehört der nagende Zweifel, der sich in den letzten 30 Jahren in den Menschen von Harrisburg eingenistet und sie zutiefst verunsichert hat. Anne Hurst blickt durch ihr Panoramafenster auf die beiden Atommeiler von Three Mile Island, auf die Ruine von Block 2 und auf den intakten Block 1, der heute noch in Betrieb ist. Der beinahe GAU hat ihre einst heile Welt auf immer zerstört. Die Leute, die zur Zeit des Unfalls hier lebten, werden krank. Das ist ein Dauerthema, vor allem wenn es die eigenen Familienmitglieder und Freunde betrifft. We have family members and friends that, for example, our daughter is a breast cancer survivor. Unsere Tochter war 9, als der Unfall geschah. Sie ist jetzt 41 und hat Brustkrebs bekommen und überlebt. Girls in her class that have breast cancer without family involvement. Mindestens 6 ihrer ehemaligen Klassenkameradinnen sind inzwischen an Brustkrebs erkrankt und sie waren alle nicht erblich vorbelastet. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob das Unglück der Auslöser war. Aber es ist ein ständig nagender Zweifel, ob er nicht doch schuld daran ist. Auch Joyce Corradi hat in den letzten 30 Jahren mit der Angst vor Krankheit und Tod und mit der Unsicherheit über die wahren Ausmaße der Strahlung gelebt. Das hat sie verändert, in vieler Hinsicht. And so, over the years, the more I learned, the more I heard, the less I trusted both people in authority with our government and... Je mehr ich im Lauf der Jahre erfahren habe, je mehr ich zu hören bekam, umso weniger glaubte ich noch den Verantwortlichen in unserer Regierung und den Leuten, die das Kernkraftwerk betreiben. Und das ist traurig. Das ist wie der Verlust der Unschuld. Ich hatte Krebs. Ich war während der letzten 5 Jahre in Behandlung und war auf das Schlimmste vorbereitet. Hängt das alles mit dem Unfall zusammen? Wir wissen es nicht genau. Es ist alles nur eine Vermutung. Denn die Gretchenfrage ist doch, wie viel Strahlung kam da raus? Und genau das weiß niemand. Die Menschheit hat sich schlichtweg überschätzt, meint Joyce Corradi. You know, first of all, it was Three Mile Island, then it was Chernobyl, and then it was Fukushima. How many more of them do we have before we say enough is enough? Wie viele Unfälle muss es noch geben, bevor wir sagen, es reicht? Dass wir sagen, wir wissen nicht genug, um solche Anlagen sicher zu betreiben. Und endlich aufhören, die Bevölkerung ständig in Angst zu versetzen. Langzeitfolgen. Paola Kinney schwankt immer wieder zwischen Wut und Tränen. So wie der Krebs, der gut 30 Jahre nach dem Unglück am menschlichen Körper nagt, so hat das jahrzehntelange Schweigen und die Missachtung des Bürgerwillens durch Betreiber und Behörden ihre Seele belastet und ihr patriotisches Bewusstsein zerstört. In the 60s, I was angry when they questioned the government. In den 60er Jahren wurde ich noch wild, wenn jemand die Regierung kritisiert hat. Are you kidding me? Willst du mich auf den Arm nehmen? Are they going to do something to hurt their people? Könnten die jemals etwas zum Schaden der Bürger tun? Natürlich nicht. I'm a different person today. Heute denke ich völlig anders. Früher sagte man mir immer, ich hätte eine rosarote Brille auf, denn ich vertraute den Behörden, bis sie mein Vertrauen zerstört haben. Und es tut mir weh, dass ich dieses Vertrauen nicht mehr habe. Ich mag so jemand nicht sein. Aber ich habe ihnen meine Kinder anvertraut, das Wohl meines Mannes, meine Familie und Nachbarn, meine Freunde. Und sie haben mein Vertrauen missbraucht. Super, jeder Triggerwein hat seinen Platz. Und videotechnisch muss es nicht schneller werden. Videotechnisch. Auf dem Bildschirm, direkt neben der Projektion von Ignaz Vergeiner, erscheint die hochgewachsene, schlanke Gestalt von Arnie Gundersen. Die beiden haben sich 1995 in Harrisburg nur knapp verfehlt. Als Nuklearingenieur war auch Gundersen im Zulassungsverfahren für die Sammelklage gegen den Reaktorbetreiber aufgetreten. Auch er hatte der offiziellen Version widersprochen, dass Radioaktivität nur in geringen Mengen frei geworden sei. And in fact, radiation releases are probably 100 times higher and perhaps even 1000 times higher. Tatsächlich waren die ausgetretenen Strahlen 100 Mal, möglicherweise sogar 1000 Mal so hoch, wie die Betreiber errechnet haben. I think the radiation releases were somewhere over. Ich gehe davon aus, dass mehr als 150 Millionen Curie, ja vielleicht sogar bis zu einer Milliarde Curie Radioaktivität ausgetreten ist. Während die Atomindustrie noch heute behauptet, es seien nur 10 Millionen gewesen. Und Arnie Gundersen ist sich sicher, dass die Wahrheit über Three Mile Island längst ans Tageslicht gekommen wäre, wenn er und Ignaz Vergeiner schon damals voneinander gewusst und zusammengearbeitet hätten. Unfortunately, my work and Dr. Vergeiner's work occurred at different parts in the trial. Leider wurden meine und Dr. Vergeiners Studie zu unterschiedlichen Zeiten im Prozess vorgestellt. Und die Richterin Rambo bewertete seine Studie unter der Voraussetzung, dass nur 10 Millionen Curie ausgetreten waren. Und das war falsch, ums Tausendfache unterschätzt. Hätten Dr. Vergeiner meine Zahlen vorgelegt, dann hätte er im Prozess eine direkte Korrelation herstellen können zu den Krebsfällen, die in Harrisburg ja schon bekannt geworden waren. Das Ringen um Gerechtigkeit, das vor Gericht scheiterte, geht nun, Jahre später, auf der Bühne weiter. Nur dort können heute all die Personen, die in Three Mile Island für Wahrheit und Gerechtigkeit gekämpft haben, zusammenkommen. Lebende und Verstorbene aus weit entfernten Orten. Das Ergebnis einer Recherche abseits der üblichen dokumentarischen Darstellung. Neu entdeckt, eingebettet in dramatische Zeugenaussagen, nachgezeichnet mit Stimmen, Tönen, Instrumenten. Erzählt von der Indianergöttin, die die Welt erschaffen hat, die der Mensch nun zerstört. eine gleichzeitig gesprochene, gesungene und von Musikinstrumenten formulierte Warnung. Ganz im Sinne von Ignaz Vergeiner, der in düsterer Vorausschau auf kommende Atomunfälle rückhaltlose Aufklärung gegenüber den betroffenen Menschen verlangt hat. Ich würde sogar annehmen, dass als Folge solcher Unglücke, so wie Harrisburg und Tschernobyl, dass das ein und andere passiert ist, sage ich mal. Ja. Ich will das im Interesse der Leute selber, der Betreiber annehmen, dass sie nicht mehr ganz so leichtsinnig sind. Sie wissen, so etwas kann passieren, oder? Ein Minimum wäre ja, dass die Warnungen rechtzeitig erfolgen, oder? Angenommen, es passiert was. Und ich sage einmal, das ist eine Frage der Zeit. Die Franzosen allein haben, ich weiß nicht wie viel, 50 oder 70 Atomkraftwerke im Gang, oder? Das ist eine Frage, reine Frage der Zeit, bis dort einmal was Schlimmeres passiert. Ne? Und so wie es jetzt läuft, bin ich überzeugt davon, dass es nach Möglichkeit weggelogen wird, ja, wenn das möglich ist. Ne? Solange das geht, wird ein Unfall abgestritten werden, bis es einfach nicht mehr anders geht. Ne? Der Unfall von Fukushima hat Ignaz Vergeiner genau 4 Jahre nach seinem Tod Recht gegeben. Und weil er nicht mehr lebt, wird Arnie Gunderson den Kampf um die Wahrheit nicht nur auf der Bühne weiterführen. It made me concerned that the government could hide these radiation numbers for as long as they did. Es hat mich immer betroffen gemacht, dass unsere Regierung die wahren Zahlen über die Verstrahlung so lange und so erfolgreich abstreiten konnte. Als Fukushima passierte, da habe ich mir geschworen, dass das nicht mehr passieren dürfte. Die Japaner haben am Anfang erklärt, Fukushima sei nicht einmal so schlimm wie Three Mile Island. Sofort bin ich im Fernsehen aufgetreten und habe erklärt, dass es nicht nur schlimmer als Three Mile Island war, sondern mindestens genauso schlimm oder noch schlimmer als Tschernobyl. Und es waren Stimmen wie die meine, die eine Vertuschung der Tatsachen, wie in Three Mile Island, in Fukushima wenigstens verhindern konnten. Und die vielleicht das Verdienst haben, dass den Japanern jene Gerechtigkeit widerfährt, die den Bürgern von Harrisburg vorenthalten wurde. Fears are growing about the safety of one of its nuclear plants. Operators of the Fukushima power station say a meltdown at their number 2 reactor could not be ruled out after water levels inside dropped sharply, exposing the nuclear fuel rods. Langzeitfolgen. Three Mile Island, der Wissenschaftler und die Suche nach der Wahrheit. Sie hörten ein Feature von Karl Hoffmann. Es sprachen Heike Rupprecht, Christiane Rosbach, Pia Arnzen, Julia Cortes, Beate Himmelstoß, Inka Kübel, Emma Michel, Katja Schild, Gudrun Skopin, Klaus Brockmeier, Johannes Hitzelberger, Stefan Merki, Heinz Peter und Peter Veit. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie und Redaktion Helga Montag. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2012. Eine Recherche war das zum Atomunfall in Harrisburg 1979. Das Atomkraftwerk Three Mile Island ist stillgelegt. Aber in ein paar Jahren soll es wieder Strom produzieren. Für Rechencenter von Microsoft.